Oder sagen sie etwa, er hat eine Lüge gegen Allah ersonnen? Wenn nun Allah will, kann er dir das Herz versiegeln. Und Allah löscht das Falsche aus und setzt die Wahrheit mit seinen Worten durch. Er weiß über das innere Geheimnis Bescheid.